Jahr nur du und ich und jeder Tag nur Sonnenschein. Auf all den Fotos sehe ich dein Gesicht, doch wie du heißt, das weiß ich nicht. Eine Summer, Summer Lady, Summer, Summer Lady, Tag und Nacht denk ich alleine nur an dich. Meine Summer, Summer Lady, Summer, Summer Lady, und ich komm zu dir, bevor mein Herz zerbricht. Wir tanzten Rock'n'Roll im blauen Meer und bauten uns ein Schloss aus Sand. Ein Bett im Palmenhain und ein Gefühl, das ich zuvor noch nie gekannt. Meine Summer, Summer Lady, Summer, Summer Lady, Tag und Nacht denk ich alleine nur an dich. Meine Summer, Summer Lady, Summer, Summer Lady, und ich komm zu dir, bevor mein Herz zerbricht. Zum Abschied schrieb sie in den Sand. Goodbye, die Zeit war schön, du musst verstehen, dass ich nicht bei dir bleiben kann. Meine Summer, Summer Lady,